hat gerne Jungen um sich, am liebsten den ganzen Tag, weil doch kein Vater, keine Mutter ihrem Jungen je so viel verbieten mag. Babaletta ist die Schlauste, sie ist sehr schlau und das weiß sie ganz genau. Sie schenkt den Jungen Puppen zum Spiel, sie mag kein Schießgewehr. Möchte mehr als Jungen lernen, drückt bei schönem Wetter auch die Schulbank sehr. Babaletta ist die Schlauste, sie ist sehr schlau und das weiß sie ganz genau. Sie weiß, sie ist ein Mädchen und will nichts anderes sein. Doch wird ein Junge frech, dann stellt sie ihm sofort ein Bein. Will ein Junge sie rumkommandieren, mach dies, mach das, mach so. Na, der kriegt was von ihr zu hören, der wird diesen Tag ganz sicher nicht mehr froh. Babaletta ist die Schlauste, sie ist sehr schlau und das weiß sie ganz genau. Sie weiß, sie ist ein Mädchen, nur eins, das mag sie nicht. Wenn einer von den Mädchen als den dummen Schwachen spricht. Sie hat gerne Jungen um sich, am liebsten den ganzen Tag, weil doch kein Vater, keine Mutter ihrem Jungen je so viel verbieten mag. Babaletta ist die Schlauste, sie ist sehr schlau, sie ist sehr schlau. Und das weiß sie ganz genau. Babaletta ist die Schlauste, sie ist sehr schlau, sie ist sehr schlau. Und das weiß sie ganz genau.